Turek im deutschen Tor. Und der macht jetzt Abstoß auf den Fuß von Fritz Walter, der jetzt den Ball aufgenommen hat. Fritz führt den Ball noch sehr schön. Spielt jetzt durch zu Othmar. Othmar noch einmal zu Fritz, aber da ist Ortswerk wieder dazwischen. Und trotzdem kann Schäfer den Ball noch einmal erreichen. Auf dem linken Flügel, jetzt allerdings vorher schon abseits gewinkt. Die Österreicher spielen indes weiter, weil Orlandini keinen Abseitspfiff ertönen ließ. Und eine Steilvorlage, die Hanapi zugedacht war, die zerstört jetzt Eckel. Eckel kommt jetzt durch, dribbelt sich nach vorne zu Helmut Rahn, der spielt noch einmal zurück. Aber da ist Schläger sehr schnell, der Austria-Verteidiger. Und wiederum ein zu weiches Zuspiel von Stojas Ball kommt auf den Fuß von Max Morlock, der zieht herum zu Othmar. Othmar vor Tor, Schuss, Tor, Tor! Deutschland führt in der 31. Minute durch einen eingedrückten Flankenball von Hans Schäfer vom 1. FC Köln. Sofort ist wieder Fritz Walter, der wieder ein großes kämpferisches Pensum bietet, da und spielt den Ball ab zu Helmut Rahn. Aber der verliert genau auf den Fuß von Hanapi. Hanapi ist aber unsauber in seinem Abschlag, sodass Fritz Walter den Ball aufnehmen kann. Jetzt in den österreichischen Strafraum hineindribbelt, könnte abspielen, zieht jetzt herum. Und da ist noch einmal Ortswirk dazwischen. Retter in letzter Not, sodass es einen Eckball für Deutschland gibt. Den zweiten gegen drei der Österreicher. Eckball wird Fritz Walter ausführen, der jetzt nach links herausgelaufen ist. Im österreichischen Strafraum Schäfer, Morlock, Othmar Walter, die jetzt auf den Ball lauern. Der Ball kommt herein, schön getreten von Fritz, Kopfball, Tor! Tor! Tor! Tor! Angriff von Österreich. Stojas Ball hat den Ball in den Strafraum der Deutschen gegeben, aber sofort ist wieder Mai da. Mai klärt die Situation und ist ungefähr an der Eckfahne jetzt so weit, dass er den Ball abspielen kann zu Maxl Morlock. Maxl verliert aber den Ball an Körner. Zwei auf dem linken Flügel der Österreicher. Und jetzt schießt Ortswirk aus dem Hinterhalt eine Bombe. Und Toni Turek. Tor! Tor für Österreich! Das war Toni Tureks Tor. Freistoß jetzt für Österreich. Wird in den deutschen Raum hereingehoben. Da ist aber zunächst einmal Werner Liebrich oben und weggespielt zu Mai. Mai spielt zu Max Morlock. Morlock jetzt am Mittelkreis stehend, spielt ab zu Fritz Walter. Fritz Walter in halblinker Position im österreichischen Feld, könnte abspielen, wartet noch, lässt von Ortswirk angreifen, überspielt denselben und gibt jetzt in die Gasse. Wollte in die Gasse spielen, Schäfer hat eine Chance, schießt, Schuss, gelegt, ein klarer Elfmeter, gelegt im Raum, jawohl, ein Elfmeter. Hans Schäfer ist im Strafraum gelegt worden. Jetzt bin ich gespannt, wer diesen Elfmeter schießen wird. Jei, hoffentlich geht das gut. Ich möchte am liebsten, verehrte Zuschauer in Deutschland am Lautsprecher, die Augen zumachen und weggucken, aber Sie verlangen ja zu wissen, was sich hier tut. Fritz Walter wird den Ball ausführen. Zehmann steht auf der Lauer. Orlandini pfeift. Fritz Walter läuft an, schießt. Tor! Deutsche Mannschaft wird jetzt stürmisch angefeuert, man verlangt auf den Rängen noch ein Tor, das ist natürlich des Guten etwas zu viel im Augenblick. Maxl Morlock sieht sich jetzt aufmerksam gedeckt, steht aber schon wieder auf der Lauer wie ein Spürhund. Da kommt der Eckball schön herein. Tor! Tor! Tor! Tor! Die deutsche Mannschaft formiert sich jetzt, scheint jetzt etwas defensiver zu werden, scheint jetzt diesen sicher scheinenden Vorsprung halten zu wollen und gibt sich mit dieser Ausbeute zufrieden. Noch einmal Kohlmeier jagt vorne Helmut Rahn auf in den Sturm. Rahn ist alleine, schießt. Helmut Rahn umdribbelt den österreichischen Torwart und wird dann von ihm gefault und zu Fall gebracht. Es gibt einen erneuten Elfmeter für Deutschland. Fritz Walter legt sich zum zweiten Mal die Lederkugel auf den Elfmeterpunkt. Fritz Walter wird den Elfmeter ausführen. Zehmann steht, beide Hände aufs Knie gestützt. Fritz nimmt an, Lauf, Schuss, Tor! Die Deutschen haben Zeit, sie tun nicht mehr viel dran, sie warten jetzt, die Österreicher greifen nicht an. Jetzt kommt schließlich ein Steilpass und hinter dem jagt Hans Schäfer vom 1. FC Köln. Steht jetzt am österreichischen Strafraum, hebt den Ball herein, hebt zurück zu Helmut Rahn. Helmut Rahn könnte noch einmal querpassen, wartet jetzt, hebt herüber, aber auf den Kopf von Ortswirk. Und dann ist Joposipa sofort wieder da. Ja, jetzt machen sie buchstäblich das Hennesschen, wie man in Köln so schön sagt, mit den Österreichern. Kopfballtor, Tor! Ein Tor aus dem Stand erzielt. von Ottmar Walter.